Kommando der Streitkräfte der VR hat bekannt gegeben, dass der erste israelische Pilot, der von unseren Armeestreitkräften gefangen genommen wurde, heute befragt wurde und Folgendes mitteilte. Sein Alter 35 Jahre, Name Lave Mordokai, Nummer 968.744 und der 135. israelischen Einheit angehören. Während der Befragung sagte Mordokai, dass seine Einheit heute um 6 Uhr morgens den Befehl bekommen hätte, die VR anzugreifen. Seine Einheit hat den Auftrag, den Flughafen von Inmalis in der VR anzugreifen bekommen. Die Einheit war auf dem Militärflughafen von Hatzor in Israel stationiert gewesen. Der Befragte hat enthüllt, dass der israelische Feind den Angriff gegen die VR begonnen hat. Im Gegensatz zu den offiziellen israelischen Erklärungen, die darauf abzielen, die wahre Haltung vor der Weltöffentlichkeit zu verhüllen. Kairo. Ein Kommuniqué des Volkswiderstandes der VR hatte heute Vormittag mitgeteilt, dass der israelische Feind gegen unser Territorium auf allen Fronten einen umfassenden Angriff ausgeführt hat. Ein Luftangriff auf breiter Basis Flugzeugen ausgeführt, gleichzeitig mit den Angriffen der Bodentruppen an den Frontlinien. Unsere Armeestreitkräfte, so fügt das Kommuniqué hinzu, erfüllen heute ihre heroische und geheiligte Rolle und begegnen der Aggression mit Entschlossenheit und Sicherheit. Sie werden den Instrumenten des Imperialismus und des Zionismus einen fatalen Schlag versetzen. Die arabischen Völker stehen mit allen ihren Möglichkeiten in dieser geheiligten Schlacht. Der Volkswiderstand proklamiert, dass er sich auf die Seite unserer Armeestreitkräfte stellt und jede Handbreit unseres Bodens verteidigen wird. Die Formationen der Nationalgarde, die Fetur-Organisationen und die Polizei haben die ihnen zustehenden Stellungen eingenommen. Der Ausnahmezustand wurde über das gesamte Territorium der VR verhangen. Das Kabinett der VR ist heute zu einer außerordentlichen Sitzung zur Überprüfung der Situation zusammengetreten. Alle Examen in Schulen und an den Universitäten wurden verschoben. Kairo. Präsident Gamal Abdel Nasser führte heute verschiedene Telefongespräche mit den arabischen Staatschefs. So vor allem mit Hawari Boumediene von Algerien, Sheikh Sabah al-Salem al-Sabah von Kuwait, Charles Hello vom Libanon, König Hussein von Jordanien und dem Präsidenten der Syrischen Republik, Nureddin al-Atassi. In Präsident Gamal Abdel Nasser stellen sich König Faisal von Saudi-Arabien und König Idris el-Senussi von Libyen mit allen ihren potenziellen Mitteln an die Seite der übrigen Araber in ihrem Kampf gegen den israelischen Aggressor. Kairo. Präsident Gamal Abdel Nasser empfing heute den Botschafter der Sowjetunion. Kairo. In Kairo hat seine Heiligkeit, der koptische orthodoxe Patriarch Kyrillos VI., Präsident Gamal Abdel Nasser, seine volle Unterstützung gegenüber zum Ausdruck gebracht hinsichtlich der Maßnahmen, die er in dem großen Kampf um die Zukunft gegen den Zionismus, den Imperialismus und den Kolonialismus getroffen hat. Seine Heiligkeit wendet sich gegen die Einpflanzung Israels in das Innere des arabischen Landes. Israels, das eine imperialistische Basis darstellt und das die Palästinenser aus ihrem Heimatland vertrieben hat, was den Prinzipien des Evangeliums zuwiderläuft. Kyrillos VI. Bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes, sein ihm geraubtes Heimatland wiederzugewinnen. Er verurteilt die Haltung der westlichen Länder, die die Aktionen Israels unterstützen, gegen die Souveränität der VR auf ihrem eigenen Territorium und in ihren territorialen Gewässern. Kairo. In Kairo hat das Außenministerium mitgeteilt, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Republik den Präsidenten des Weltsicherheitsrates informiert hat, dass Israel heute Morgen einen Angriff gegen die Flughäfen der VR in Kairo begonnen hat und die Schifffahrt im Suezkanal zu blockieren versucht hat. Die Streitkräfte der VR haben die Aggression zurückgeworfen. Algier. In Algerien wurde die Armee in den Alarmzustand versetzt. Ein Kontingent der algerischen Armee wird heute die Front erreichen, um an dem Kampf gegen Israel teilzunehmen. Kuwait. Kuwait teilte heute mit, dass es sich als im Kriegszustand mit Israel betrachte. Das ganze kuwaitische Potenzial wird für den Dienst der arabischen Nation mobilisiert. Tunis. In Tunis wurden heute der Reuters-Nachrichtenagentur zufolge von Tausenden von Bürgern der Sitz der Botschaft Britanniens und der Vereinigten Staaten angegriffen und gegen die Politik der beiden Länder in dem arabisch-israelischen Konflikt protestiert. Belgrad. Jugoslawien gab heute seine volle Unterstützung für die VR und die arabischen Länder bekannt und verurteilt die israelische Aggression. Sie hören weitere Nachrichten von Radio Kairo. Damaskus. Radio Damaskus gab heute bekannt, dass die syrische Luftwaffe die Ölraffinerie von Haifa zerstört hat. Kairo. Der Irak hat sich gestern dem gemeinsamen Verteidigungspakt zwischen der VAR und Jordanien angeschlossen. Ein diesbezügliches Protokoll wurde gestern Nacht unterzeichnet. Das Abkommen zwischen Ägypten und Jordanien vom 30. Mai, dem der Irak beigetreten ist, sieht vor, dass jede Aggression auf eines der beiden Länder als eine Aggression auf das andere Land angesehen wird und mit allen Möglichkeiten, einschließlich militärischer Macht, betrachtet wird. Das Abkommen sieht einen gemeinsamen Verteidigungsrat sowie ein gemeinsames Kommando für die Dauer von 5 Jahren vor, das nach Ablauf der Frist automatisch erneuert wird. Ferner wird in dem Abkommen bestimmt, dass bei Ausbruch eines Krieges der Oberstabschef der VAR-Streitkräfte, Generalleutnant Mohammed Fawzi, das Kommando über die Operationen führen wird. Bagdad. Radio Bagdad gab heute bekannt, dass irakische Flugzeuge mit dem Angriff auf feindliche Installationen und Posten begonnen haben. Das irakische Kabinett und der oberste Verteidigungsrat traf heute zu einer gemeinsamen Zusammenkunft unter der Leitung von Präsident Abdulrahman Arif, dem Ministerpräsidenten und dem Oberkommandierenden der irakischen Streitkräfte zusammen, um die jüngsten Entwicklungen der Schlacht zu diskutieren. Damaskus. Der syrische Verteidigungsminister, Generalmajor Hafez Assad, hat das Kommando der Volksarmee dazu aufgerufen, die Volksarmee mit Waffen zu versorgen. Der syrische Verteidigungsminister gab Anweisungen an die Volksarmee, ihre Stellungen einzunehmen. Berlin. Reuters Berichten zufolge hat der Bürgermeister von West-Berlin heute erklärt, dass die West-Berliner mit Israel sympathisieren. Er fügte hinzu, dass es natürlich sei, dass die Westdeutschen an der Seite der Israelis stehen und betonte, dass die Westdeutschen Israel alle mögliche Hilfe zukommen lassen. Und zwar innerhalb des Rahmens der westdeutschen Neutralität, wie er es nannte. Bagdad. Reuters berichtet aus Bagdad, dass die arabischen ölproduzierenden Länder heute einstimmig beschlossen haben, die Ölversorgung aller Länder einzustellen, die ein arabisches Land oder dessen Hoheitsgewässer angreifen oder an einem derartigen Kampf teilnehmen. Dieser Beschluss wurde im Anschluss Zusammenkunft der Erdölminister der 11 arabischen Ölländer bekannt gegeben. Kairo. Der große Scheich der Al-Azhar, Hassan el-Ma'mun, appellierte heute an alle Moslems und Araber der Welt, zum Kampf gegen den Feind zu den Waffen zu greifen. Er forderte alle ölproduzierenden Länder und deren Könige und Staatsoberhäupter dazu auf, alle Waffen im Kampf gegen den Feind zum Einsatz zu bringen und alle Hilfe für die Aggressoren einzustellen, vor allem die Ölversorgung. Er richtete an alle Moslems und Araber den Appell, vereint gegen die Angreifer zu stehen, um das besetzte Palästina zu befreien. Amman. In Amman heißt es in einem jordanischen militärischen Kommuniqué, dass jordanische Artillerieeinheiten die israelische Kolonie Sabat in der Nähe der jordanischen Grenze bombardiert haben. Die Kolonie wurde vollkommen zerstört. In der jordanischen Erklärung heißt es weiter, dass jordanische Geschosse die feindlichen Stellungen in dem Dorf Tel Iskander getroffen haben und völlig dem Erdboden gleichgemacht haben. Ferner haben die jordanischen Streitkräfte ein weiteres feindliches Flugzeug abgeschossen. Damit belastet sich die Zahl der von Jordanien abgeschossenen israelischen Flugzeuge auf 23. London. Die Associated Press berichtet, dass das israelische Cargoschiff Miriam heute bei vollkommener Dunkelheit einen britischen Hafen mit einer Waffenladung an Bord verlassen hat. Der britische Verteidigungsminister erklärte dazu, dass es nicht im Sinne der britischen Politik sei, über die militärischen Versorgungen der Briten an ihre Überseeklienten zu kommentieren. Britannien wird mit der Waffenversorgung fortfahren. Das waren Nachrichten von Radio Kairo. Hier ist Radio Kairo. Wir bringen weitere Nachrichten. Amman. Radio Amman strahlte heute eine Erklärung eines jordanischen militärischen Sprechers aus. In der Erklärung heißt es, dass heute Vormittag um 11.30 Uhr der israelische Feind das Feuer auf dem arabischen Sektor von Jerusalem eröffnet hat. Die jordanischen Truppen beantworteten sofort das Feuer und trafen die feindlichen Stellungen an der jordanisch-israelischen Front. Die jordanische Artillerie bombardierte die feindlichen Lager und Konzentrationen. Amman. Radio Amman erklärte in dem militärischen Kommuniqué Nummer 2, dass die jordanische Luftwaffe die feindlichen Stellungen innerhalb Israels angegriffen haben. In dem Kommuniqué heißt es weiter, dass ein israelisches Flugzeug über Jenin durch die jordanische Luftwaffe abgeschossen wurde. Kairo. VAR-Außenminister Mahmoud Riad traf heute mit dem französischen Botschafter zusammen und informierte ihn, dass Israel heute mit der Aggression gegen die VAR begonnen hat. Mahmoud Riad erklärte dem französischen Botschafter, dass israelische Flugzeuge ägyptische Flughäfen und die Suezzone bombardiert haben. Die israelischen Flugzeuge hatten ferner den Versuch unternommen, einen französischen Tanker im Suezkanal zu sinken. Der Außenminister der VAR erklärte, dass Israel für den Ausbruch des Kampfes verantwortlich machen will, sowie die Blockierung der Schifffahrt im Suezkanal und die Hinzuziehung einer dritten Macht. Hier ist Radio Kairo. Sie hören weitere Nachrichten. New York. Der Weltsicherheitsrat traf heute Nachmittag um 5.20 Uhr Kairoer Zeit zu einer Sondersitzung zusammen, um eine Feuereinstellung im Mittleren Osten auszuarbeiten. Der Präsident des Rates hat UNO-Generalsekretär Utant dazu aufgefordert, über die Lage Bericht zu erstatten. Utant erklärte, dass sämtliche Informationen, die ihn erreicht haben, auf Berichte von UNO-Quellen in der Region basieren. Er fügte hinzu, dass Angehörige der UNO-Sicherheitstruppen erwähnt haben, dass das erste Zeichen der Feindseligkeiten im Erscheinen von zwei israelischen Flugzeugen um 8 Uhr lokaler Zeit über Gaza bestand. Utant erklärte, dass um 11 Uhr das Feuer in Jerusalem eröffnet wurde. Berichten der UNO-Sicherheitstruppen zufolge haben die israelischen Truppen das Feuer auf die indischen Einheiten der UNO-Sicherheitstruppen eröffnet. Die indischen Truppen erhielten Anweisung, das Gebiet zu verlassen. Utant fügte hinzu, dass israelische Flugzeuge ferner einen UNIF-Konvoi angegriffen haben, dessen Wagen gewöhnlich weiß gestrichen sind. Den ersten Berichten zufolge wurden drei indische Soldaten getötet. Der indische Delegierte bei den Vereinten Nationen überreichte sofort ein Protestschreiben gegen die verantwortungslose, hinterlistige Aggression, die von den regierenden israelischen Kreisen gegen die indische Streitmacht der UNO-Truppen unternommen wurde. Er forderte den Weltsicherheitsrat dazu auf, Israel für die Aggression zu verurteilen. Der Präsident des Weltsicherheitsrates forderte anschließend den israelischen Delegierten auf, dem Rat Israels Standpunkt über den Kampf zu unterbreiten. Der israelische Delegierte erklärte, er stehe fest, dass die ägyptischen Bodentruppen mit einem Angriff auf Israel begonnen haben und dass ägyptische Flugzeuge Luftangriffe auf Israel eingeleitet hatten. Er fügte hinzu, dass die Truppen, die von der VAR in Sinai in den vergangenen Wochen konzentriert wurden, gegenwärtig die Instruktionen ausführen, die ihnen gegeben werden. Der Delegierte der VAR, Mohammed Awad el-Kuni, erklärte, die israelischen Streitkräfte haben mit einer hinterhältigen Aggression auf die VAR begonnen und dass den ersten Berichten zufolge zig israelische Flugzeuge abgeschossen und ihre Piloten gefangen genommen worden sind. Awad el-Kuni führte an, dass einer der gefangen genommenen israelischen Piloten in Bekanntgaben über Radio Kairo gesagt hat, dass er um 6.30 Uhr Befehl erhalten habe, den Kairoer Flughafen anzugreifen. Der VAR-Delegierte sagte, dass die koordinierten militärischen Angriffe Israels ein Beweis dafür seien, dass die Israelis den Kampf begonnen hätten. Er führte in diesem Zusammenhang die israelische Aggression auf Sinai im Jahre 1956 an. Der VAR-Delegierte sagte, dass sein Land gelobt hätte, keine Feindseligkeiten mit Israel anzufangen, während Israel das nicht getan hat. Der VAR-Delegierte forderte den Weltsicherheitsrat auf, die israelische Aggression scharf zu verurteilen. Der Rat vertagte seine Sitzungen auf 6.15 Uhr Kairo-Zeit heute Abend zu Konsultationen über die Situation. Die United Press berichtet, dass der Präsident des Sicherheitsrates, der Delegierte Dänemarks, unterstützt von den Vereinigten Staaten und Kanada, den Sicherheitsrat dazu bewegen will, einen Befehl zur sofortigen Feueranstellung aller streitenden Parteien zu erlassen. Der indische Delegierte wünscht, dass der Rat seine Resolution mit einer Verurteilung Israels koppelt. Hier ist Radio Kairo. Sie hörten die Nachrichten. Die ihr den Kolonialismus und seine Untaten erlebt habt, ihr, die ihr noch dem Kolonialismus widersteht und frei und mit Würde in euren Ländern leben zu können. Die Stunde, den Kolonialismus zu liquidieren, hat geschlagen. Die arabischen Völker kämpfen in diesem Augenblick nicht nur für die Repatriierung der Palästinenser, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sondern auch dafür, den Kolonialismus und seine Agenten völlig zu liquidieren. Thank you. die Köpfe rühren, was du eben auf der Filmopere oder mir. Heute hat Israel seine aggressive Natur wieder bewiesen. Heute will Israel seine terroristische Politik gegen die arabische Nation praktizieren. Wir aber lehnen uns gegen den internationalen Zionismus auf. Wir verteidigen unsere Grenzen. Wir werden unser Land befreien, das die Zionisten vor 19 Jahren besetzt haben. Hier ist Radio Kairo. Wir rufen alle Araber auf, in ihrem Marsch weiter voranzugehen. Die Abkommen Saladins, die Araber werden nicht auf Palästina verzichten. Sie werden nicht zögern, ihre Kräfte zusammenzulegen und siegreich auf Israel zu marschieren. Thank you.